Al-Jihad Mahdi ila Qiyam Saa. Denn Jihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عاث القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما ومضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان الحال مسدد للعزم ينطق في الورى مترنما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أو ihr Gläubigen nehmt nicht die Juden und die Christen als Helfer und als Freunde na بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين Die Juden und Christen, die sind sich gegenseitig Helfer. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Wahrheit gesagt ohne Zweifel, weil wir sehen das mit unseren Augen heute. Auch wenn wir das nicht sehen würden, dann wären wir blind. Allah sagt immer die Wahrheit. Tabaraka wa ta'ala. Und wir sehen das heute. Wer hilft den Juden in Israel? Die Christen. Wer hilft den Christen? Die Juden. Oder nicht? Und wer hilft den Mu'minin? Nur die wahren Mu'minin. Al-Ulama wal-Mujahidin. Sonst niemand. Die Christen und die Juden. Hier helfen sie den Mu'minin? Sie helfen ihnen, dass sie schneller unter die Erde kommen, oder sie helfen ihnen, dass sie schneller in den Gefängnissen in den Gefängnis kommen. Aber dass die Juden und Christen dir helfen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Religion sich verbreitet. Sowas kann nur ein Schwachkopf erwarten. Allah, شبكة سما الإنشادية تقدم حب النبي سرى في القلب فازدهرا حب النبي سرى في القلب فازدهرا أنار لي دربي ونور البصرا حب النبي سرى Und jeder, der Tafsir gelesen hat, wenn Al-Salimun, Al-Fasikun, Al-Kafirun mit Alif, Al-Lam kommen, dann wird was? Der große Kufr damit gemeint. Und wer nicht nach Allahs Gesetz richtet, das sind die richtigen Kuffar. Das sind richtige Kafirun, richtige Fasikun und richtige Salimun. Und nicht, dass einer kommt und sagt, manchmal ist es Kufr, manchmal ist es nicht Kufr. Wenn jemand Allahs Gesetz verlässt und es umwandelt, ist ein Kafir und es gibt kein Khilaf, keine Meinungsverschiedenheiten bei den Gelehrten. Das, was manche heute irgendwie so einen Schwachsinn erzählen, das sind Leute, was? Denen diese Meinung nicht passt. Bei was? Bei ihrem Geschäft. Es passt ihnen nicht. Wenn du über die saudische Regierung redest, kannst du keine Hujjaj, also Hajjis führen. Du kannst keine Hajj-Organisation haben. Weil die werden dich irgendwann einmal auf der Grenze schnappen und sagen, ah, du redest gegen den König, komm alle mal. أجلهم أثرا عند العباد يدا أجلهم أثرا أهدى الحياة هدى ورتل السورا Wir können schon beginnen, بإذن الله تعالى. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Also wir haben heute ist unser Bruder gekommen, Yusuf, um unsere Halka zu verschönern. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Barakallahu fikum. Wir haben die Voraussetzungen genannt. Was sind die Voraussetzungen für Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe? Ha? In den vorigen Durus. Und jetzt könnten wir inshallah ta'ala, man könnte sagen, das sind die Gegensätze von den Voraussetzungen. Die Mawania. Also die Hürden zum Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe und zum Sieg. Also, Punkt 5. Was haben wir vorhin erwähnt? Also die Muslime wurden nicht erzogen, dass sie den Ilm suchen, von dort, von wo sie ihn suchen sollen. Aus der sauberen Quelle und aus den tiefen Wurzeln. Von wem? Von Salafus Salih. Es kann nicht jetzt hier irgendwer kommen, irgendein Sheikh, und sagen, das dürft ihr machen, das dürft ihr nicht machen. Wir gehen auf die Ulema, auf die Salafus Salih zurück. Auf die, die auf diesen Weg gestorben sind. Auf welchen Weg Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden zu stellen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die, die das Wissen suchen. Was müssen sie machen, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Wissen gibt? وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Habt Angst vor Allah und Allah wird euch belehren. Subhanallah. Wir werden inshallah ta'ala früher oder später einen Vortrag machen über die, was sind die Nutzen vom Gottesfürchtigkeit. Was sind die Früchte von Gottesfürchtigkeit? Wenn du Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala hast, was sind die Früchte von dieser Sache? Ja? Die Semara, die Nutzen. Und inshallah ta'ala werden wir das früher oder später machen. Sechste Sache, sagt der Sheikh, die Muslime haben ihre Identität verloren. Die wissen nicht, zu wem sie gehören. Oder sie schließen sich jemanden an, dem sie sich nicht anschließen dürfen. Was bedeutet das in unserer Zeit? Nationalismus. Ich schließe mich denn irgendwem an. Oder ich schließe mich den Türken an. Ich bin Türke, ich schließe mich den Türken an. Das darf man nicht machen. Ich schließe mich den Ägyptern an. Das darfst du nicht machen. Du darfst dich nur den wahren Mu'minin anschließen. Nationalität interessiert mich nicht. Und wir sehen in unserer Zeit, dass keine Nationalität von den ganzen Nationalitäten auf der Welt wahre Muslime sind. Du kannst nicht sagen, die Türken sind die besten Muslime. Du kannst sagen, unter den Türken gibt es wahre Mu'minin. Du kannst nicht sagen, Ägypter sind die besten Muslime. Wenn du das sagen würdest, dann würdest du lügen. Aber du kannst sagen, unter den Ägyptern gibt es wahre Mu'minin. Oder dass du sagst, Saudis sind die besten Muslime. Das darfst du nicht sagen, weil das wäre eine Lüge. Du darfst sagen, unter den Saudis gibt es wahre Mu'minin und wahre Mujahideen. Ha? Und das Problem bei den Mu'minin, sie haben ihre Identität verloren. Sie wissen nicht, wem sie sich anschließen können, anschließen soll. Subhanallah. Auf der anderen Seite meine ich, schauen sie immer auf den Westen. Ob sie von dem Westen irgendwas lernen können, damit sie aus ihrer schweren Lage rauskommen. Ist das wahr? Das ist wahr. Die Muslime schauen immer auf den Westen und sagen, Subhanallah, welche Nützen können wir aus dem Ersten Weltkrieg rausziehen? Oder aus dem Zweiten Weltkrieg? Damit wir diese Nützen, damit wir diese Sachen, wie sagt man das? Ausnützen, damit wir aus unserer schweren Lage rauskommen. Sie schauen nicht den Kampf am Badr oder Uhud oder Hudaybiyah oder und so weiter und so weiter. Darauf schauen sie nicht. Warum? Dort kannst du was lernen. Aber nicht der Erste, Zweite Weltkrieg. Das sollte man schon lernen wegen anderen Sachen. Aber nicht, wenn es sich darum geht, die Probleme der Ummah zu lösen. Subhanallah. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Menschheit, über die Menschen. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala wird die Lage eines Volkes nicht verändern, bis sie sich selber nicht ändern. Bis sie sich selber nicht ändern. Der siebte Punkt ist, die Muslime suchen ständig Zuflucht und Hilfe von den Kuffar. Anstatt, dass die Muslime sich zusammentun und den Muslimen in Palästina helfen, sie rufen die Kuffar an und sagen, könnt ihr uns in Palästina helfen. Anstatt, dass sich die Muslime zusammentun und dass sie gemeinsam gegen den Kafir in Irak kämpfen, wenn ich sage Kafir, dann meine ich den Kafir im Irak und den Kafir, der in den Irak gekommen ist von außerhalb. Den Murtad und den Kafir. Anstatt, dass sich die Muslime zusammensetzen, damit sie zusammen gegen ihn kämpfen, sie rufen irgendwelche Hilfsorganisationen von den Kuffar, dass sie uns helfen. UNO, UNICEF, NATO und was weiß ich was. Und wenn noch, irgendwelche Menschenrechtsorganisationen. Anstatt, dass sie selber die Sache in die Hände nehmen. Und sie nehmen die Hilfe von den Kuffar und bitten die Kuffar um Hilfe. Das ist eine Hürde und das ist eine Sache, wenn man sie hat, wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Umma nicht helfen. Sagt Allah tabaraka ta'ala, Ya ayyuhal ladina amanu, la tattachidul Yehuda wal Nasara awliya. O ihr Gläubigen, nehmt nicht die Juden und die Christen als Helfer und als Freunde. Na? بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين. Die Juden und Christen, die sind sich gegenseitig Helfer. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Wahrheit gesagt ohne Zweifel, weil wir sehen das mit unseren Augen heute. Auch wenn wir das nicht sehen würden, dann wären wir blind. Allah sagt immer die Wahrheit. Tabaraka wa ta'ala. Und wir sehen das heute. Wer hilft den Juden in Israel? Die Christen. Wer hilft den Christen? Die Juden. Oder nicht? Und wer hilft den Mu'minin? Nur die wahren Mu'minin. Al-Ulama wal-Mujahidin. Sonst niemand. Die Christen und die Juden. Helfen sie den Mu'minin? Sie helfen ihnen, dass sie schneller unter die Erde kommen. Oder sie helfen ihnen, dass sie schneller in den Gefängnissen, in den Gefängnis kommen. Aber dass die Juden und Christen dir helfen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Religion sich verbreitet. Sowas kann nur ein Schwachkopf erwarten. Wallahi. Sowas kann nur ein Schwachkopf erwarten. Erwarten wir das? Viele erwarten das. Sie rufen Obama an und sagen, Obama, kannst du uns in Palästina helfen? Und Obama hat in Ägypten gesagt, Salam alaikum. Wir müssen gegen die Dschihadiyun kämpfen. Gegen die Extremisten. Gegen die müssen wir kämpfen. Das sind der Grund. Die Dschihadiyun sind der Grund, dass wir Christen und ihr Muslime uns hassen. Nein, Wallahi, das ist nicht der Grund. Allah hat uns befohlen, dass wir euch hassen. Und wir werden euch hassen. Was sagt Allah, tabarak wa ta'ala? وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَدَاوَ وَالْبَغْدَى أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Der Hass und Feindseligkeit wird zwischen uns immer sein, bis ihr nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Aber wir werden trotzdem mit euch schön reden. وَلَا تُجَادِلْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ. Streite dich, diskutiere nicht mit denen, außer auf die schöne Art und Weise. Und wir werden auf die schönste Art und Weise mit euch reden. Schön. Wie zum Beispiel Sheikh Ahmed Didat. Er hat schön mit denen geredet. Hat nicht gebrüllt, hat nicht geschrien, sondern schön Beweise aus Koran und Sunna für die Wahrheit und die Beweise aus ihrer gefälschten Bibel für den Batil. Auf die schönste Art und Weise. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Außer die, die den Zulm gemacht haben, die die Muslime angegriffen haben, die den Propheten beleidigt haben, die Ibadullahi einsperren und töten. Mit denen diskutieren wir nicht. Es gibt nichts zu diskutieren. Gibt es einen Dialog? Nein, es gibt keinen Dialog. Dialog gibt es zwischen Muslimen und zwischen Christen und Juden, nur wenn sie uns nicht angreifen. Sobald sie beginnen, uns anzugreifen. Gibt es einen Dialog in Palästina zwischen Muslimen und Juden? Es gibt keinen Dialog. Der Dialog wird es nur dann sein, wenn sie keine Waffen mehr haben. Keine einzige Kugel, wenn sie haben. Halas. Okay, jetzt werden wir diskutieren. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح بن الله. Und die Juden sagten, Uzair ist Allahs Sohn, und die Christen sagten, Messias ist Allahs Sohn. Wieso habt ihr das gesagt, oh ihr Juden und Christen? Wie könnt ihr das sagen? Das ist doch Batil, das ist doch falsch. Und die stehen vor dir und wir diskutieren. Aber sie haben keine Waffen, weil wir haben sie ihnen weggenommen. Dann werden wir diskutieren. Aber sobald sie Waffen haben, und solange sie diese ganzen Panzer haben, und solange sie die Muslime an der Wand durchsuchen, Muslime, Männer und Frauen, schaut euch ein paar Dokumentationen über die Erniedrigungen, was die Muslime in Palästina erleben, und Vergewaltigungen in Irak und in Afghanistan und in auf der Subhanallah, brauchen wir nicht, ihr kennt euch aus, besser als ich. Und wir wollen mit denen diskutieren? Es gibt nichts zu diskutieren. Diskutiert wird nur mit den Christen und mit den Juden, die keine Feinde vom Islam sind. Nur mit denen können wir diskutieren. Du siehst einen Christen, er fragt dich etwas über den Islam, er möchte über die Religion reden, dann redest du mit ihm auf die schönste Art und Weise. Solange er seine Waffe gegen den Islam gerichtet hat, es gibt keine Diskussion. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Und schon gar nicht, dass du von den Kuffar Hilfe, dass du die Kuffar um Hilfe bittest und dass du von denen die Hilfe suchst. Die sind sich gegenseitig Helfer. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Und wer von euch sie als Helfer nimmt, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, dann gehört er ihnen. Halas. Subhanallah. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah wird nicht recht leiten den, der sich selber Unrecht tut. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Und wie sagt man das? Lehnt euch nicht in die Richtung von denen, die Unrecht getan haben. Dass ihr euch zu denen hingezogen fühlt. Macht das nicht. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, dass euch am Ende das Jahannam-Feuer berührt. Macht das nicht. Was bedeutet das? Seid die am weitesten, entferntesten Menschen von denen. Seid ganz, ganz weit von denen. Ganz weit von denen. Subhanallah. Wie ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala hat dieser Umme den Sieg versprochen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieser Umme die Hilfe versprochen. Also, dass er dieser Umme helfen wird. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen. Und in unserer Zeit, und Nabi sallallahu alaihi wasallam hat uns, wie sagt man das, akhbarana, yani, er hat uns berichtet, was in der Zukunft passieren wird. Und wir wissen, dass alle diese Hadiths, die uns Nabi sallallahu alaihi wasallam, also die meisten, von den, sagen wir mal, kleinen Zeichen des jüngsten Gerichtes, dass viele davon passiert sind. Was dazu führt, dass unser Iman zu, yani, auf Rasul sallallahu alaihi wasallam, dass unser Glauben an Rasul sallallahu alaihi wasallam immer stärker und immer stärker wird. Oder nicht? Ja. Wenn der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, in der Zukunft wird das und das passieren und es kommt, dann sagst du Allahu Akbar. Sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn wir das nicht sehen. Sadaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Die Wahrheit hat Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt. Auf jeden Fall, Resul sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird die Zeit kommen, wo sich die Ummen, die Nationen, die Völker um euch, die werden euch so umzingeln, wie wenn die Menschen ein Esstisch umzingeln, um es auseinanderzunehmen. Jeder nimmt ein Stück für sich, also von dem Kuchen. Und das sehen wir, wie die Kuffar ihre Waffen, also in jedem Sinne, auf die Umma al-Islamiyya gerichtet haben. Und die schlagen, als wäre es ein Mann, also mit einer Hand. Jeden wahiden didal irhab, also die mit einer Hand, gemeinsamer Hand, alle Kräfte zusammen, gegen wen? Gegen die Umma al-Islamiyya, gegen die Muslimin. Und daran zweifelt keiner. Und daran zweifelt keiner, der Verstand hat. Wenn wir sagen, dass Allah tabaraka wa ta'ala uns die Hilfe versprochen hat und den Sieg, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte noch dazu, dass der Kampf niemals aufhören wird. Zwischen wen? Zwischen Haq und zwischen Batil. Zwischen Wulm und zwischen Nurul Iman. Also der Kampf wird niemals aufhören zwischen der Wahrheit und zwischen der Lüge. Und der Kampf wird niemals aufhören zwischen dem Licht des Glaubens auf einer Seite und die Dhulumat, die Dunkelheiten, weil es sind viele, unendlich viele. Und nur, und der wahre Weg ist nur einer. Und das ist der Weg von Rasul sallallahu alaihi wasallam und seinen Freunden Sahaba Ridwanullahi alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ oder قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا und sag, die Wahrheit ist gekommen und die Lüge ist verschwunden. Wahrlich, die Lüge verschwindet. Also der Hack kommt, die Lüge muss verschwinden. Wenn du das Licht anmachst, ist es nicht mehr dunkel. Wenn du es ausschaltest, ist es wieder dunkel. Wenn die Wahrheit kommt, ist die Lüge besiegt. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Wahrheit geschickt. Und die Lüge ist besiegt. Was bedeutet die Lüge besiegen? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du allen Menschen erklärst, das ist die Lüge und das ist die Wahrheit. Du hast jetzt die Wahl, welches davon du nimmst. Früher waren alles Lügen, alles falsche Wege. Oder nicht? Khairan, inshallah. Einer sollte den Brüdern drüben sagen, dass sie ihr Handy nehmen, weil der wird uns stören, der wird wahrscheinlich die ganze Nacht hier leiten. Der Bruder wird also gefragt. Also. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, uns zu helfen. Aber es gibt Voraussetzungen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe kommt. Und damit auch der Sieg. Und damit auch der Sieg. Ihr wisst, wenn die Muslime zum Beispiel kämpfen, kämpfen sie um zu siegen? Nein. Sie kämpfen nicht, um zu siegen. Sie kämpfen, weil Allah subhanahu wa ta'ala das ihnen befohlen hat. Ob sie siegen oder nicht, das ist Allah subhanahu wa ta'ala Wille. Weil er gibt manchmal den Sieg den Muslimen und manchmal den Kuffar. Ihr wisst, Abu Sufyan, bevor er Islam angenommen hat, als er im Scham war und einer dieser römischen, den gefangen genommen hat, hat gesagt, wer ist dieser Mann? Hat ihn über Rasul sallallahu alaihi wasallam gefragt, wie ist er? Und so weiter und so weiter. Und er fragt ihn unter anderem, kämpft ihr mit denen? Und er sagte, der Kampf zwischen uns ist nicht einfach. Und wer gewinnt? Er sagte, Al-Harbu bainana sijal. Also der Kampf zwischen uns ist... Also das Glück ist manchmal mit ihnen und manchmal gewinnen wir. Und so ist es immer gewesen. Warum? damit Allah subhanahu wa ta'ala die Guten von den Schlechten trennt. Weil nur die Guten halten das aus. Nur die Guten halten so etwas aus. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, In tansurullahe yansurkum. Wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala hilft, wird er euch helfen. Wa yuthabbit aqdamakum. Und eure Schritte wird er festmachen. Also deine Beine werden nicht so zittern, wie bei den Kuffar. Ihre Beine zittern. Und deswegen wissen wir, dass die Kuffar, also das ist jetzt schon ein offenes Geheimnis, wie man schön sagt. Ja? Sagt man das so? Ja. Ein offenes Geheimnis. Dass alle, zum Beispiel amerikanische Soldaten, damit, dass sie Drogen nehmen vor dem Kampf. Richtig. Weil das ist... Und was sagt der Rasulullah über die, die kämpfen? Ja? Warum werden sie im Kabul nicht befragt? Ja? Es reicht ihnen also als Probe, dass die Schwerter über ihren Köpfen also aufeinander also prallen. Das ist genug als Probe. Und das ist wirklich, subhanallah, eine große Probe. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, In tansurullaha yansurkum. Wenn ihr Allah hilft, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala euch helfen. Was verstehen wir unter dem, wenn ihr Allah hilft? Allah subhanahu wa ta'ala ist auf niemanden angewiesen. Er ist Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khalik, Al-Bari, Al-Razik. Er ist der Herrscher. Er ist der Schöpfer. Er ist der König. Er ist der Musarrif al-Umur. Er ist der das macht, was er will, subhanahu wa ta'ala. Und er braucht niemanden. Und alle brauchen ihn. Was bedeutet, wenn ihr Allah hilft, wird er euch helfen. Wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala Religion, wenn ihr Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hilft, wird Allah subhanahu wa ta'ala euch helfen. Es gibt viele Voraussetzungen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe kommt. Und damit auch der Sieg. Es gibt viele Voraussetzungen. Viele sagen, das, was sich die Sahaba schon gefragt haben, Mata Nasrullah. Wann wird Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe kommen? Wann kommt Allahs Hilfe, subhanallah? Nabi s.a.w. ist neben der Kaaba gesessen. Also angelehnt an die Kaaba, im Schatten der Kaaba ist er gesessen, sallallahu alaihi wasallam. Und einer der Sahaba ist gekommen, der ist schon, also, hat vieles erlebt. In Mekka waren ja die Muslime erniedrigt, also sie hatten keine Kraft. Am Anfang. Also der Offenbarung, ja? Einer der Sahaba, der wahrscheinlich viel durchgemacht hat, also von den Adha, كيف يقال الأذى يعني? Bitte? Folter und Strapazen, die in die Kuffar gemacht haben und so weiter und so weiter. Er sagte zu Rasulullah, Ya Rasulullah, mata Nasrullah? Wann wird Allahs Hilfe kommen? Subhanallah. Was sagte Rasulullah? Ihr seid wirklich, also das Volk oder ihr seid die Menschen, die es immer eilig haben. Womit, ihr eilt immer. Wallahi, es gab vor euch Menschen, man hat ihn in die Erde begraben und nur Kopf draußen. Man gab eine Säge auf seinen Kopf und zersägte ihn das Kopf, also sein Kopf auf, den Kopf auf zwei Hälften, ne? Aber das hat ihn trotzdem nicht von seiner Religion abgewandt. Subhanallah. Die Muslime damals hatten solche Proben. Die Gläubigen, sage ich. Aber was ist mit den Gläubigen in unserer Zeit? Nicht jeder von uns, jeder Muslim hat schon, wie sagt man das, Probleme und Proben. Aber die Proben sind, die Proben kommen, zum Beispiel, wenn... Nach deinem Iman, also so groß dein Glaube ist und so stark und fest dein Glaube ist, kommen Proben. Also die größten Proben und Probleme hatten wer? Die Propheten. Die Propheten, alayhi musallatu wassalam. In unserer Zeit, wenn wir schauen, zum Beispiel wir, die hier sitzen, Unsere Probleme, subhanallah, die wir haben und Proben, sind nichts im Gegensatz zu dem, was die Sahaba gehabt haben. Aber die Sahaba, alle waren bereit, alles zu geben für Allah subhanahu wa ta'ala din. Voraussetzungen, die ein Mensch erfüllen muss, ein Muslim sage ich, Voraussetzungen, Schurut, die ein Muslim erfüllen muss, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe kommt, sind viele. Aber wir werden mit Allah subhanahu wa ta'ala manche nennen. Der erste und der wichtigste ist Iqamatu Tawhid. Dass der Mensch den Tawhid richtig lernt und richtig aufbaut bei sich. Damit er den Tawhid richtig versteht. Nicht, dass du ihn verstehst wie die Sufie oder wie die Rafi, der Käfere oder irgendwelche anderen Sekten, dass du den Tawhid verstehst, wie Rasul sallallahu alaihi wasallam es verstanden hat und die Sahaba. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala Gesetz in deinem kompletten Leben umsetzt. In deinem kompletten Leben. Du kannst kein Herrscher sein, damit du mit Allah subhanahu wa ta'ala Gesetz richtest. Aber du kannst eine Sache machen, die dir keiner verbieten kann. Du kannst die Scharia bei dir einführen. Allahs tabaraka wa ta'ala Gesetz kannst du bei dir einführen oder nicht? Stell dir vor, du bist in einem islamischen Staat und sorgst für Recht und Ordnung. Was? Du sorgst dafür, dass Koran und Sunna auf der Straße ist. Und was in den Herzen ist, interessiert uns nicht. Das wissen wir nicht. Aber hier regiert Allahs tabaraka wa ta'ala Wort in diesem Land. Hier regiert Allahs tabaraka wa ta'ala Gesetz und ich bin ein Hüter des Gesetzes. Allahs Gesetzes tabaraka wa ta'ala. Du bist zum Beispiel ein Polizist im islamischen Staat. Du gehst auf der Straße und passt da auf was auf? Auf Allahs tabaraka wa ta'ala Gesetz. Allahs tabaraka wa ta'ala Grenzen. Das musst du bei dir umsetzen zuerst. Bist du einer, der die Grenzen überschreitet? Oder bist du einer, der auf sie wahrlich aufpasst? Bei dir selber. Bist du einer, der Sachen macht, die Allah tabaraka wa ta'ala erlaubt hat, also verboten hat? Bist du einer davon? Zuerst die Scharia bei dir aufbauen. Wenn du kein Herrscher sein kannst, du musst sie bei dir aufbauen. Schariatullah bei dir aufbauen. Und dann, nach der Scharia, alle seine Probleme auf dieser Dunya lösen. Du hast irgendein Problem. Du hast irgendein Problem mit einem anderen Muslim. Wie löst du das Problem? Mit der Scharia. Shariatullahi azza wa jal. Allahs Gesetz in jeder Form. Und alle anderen Gesetze aus Allahs tabaraka wa ta'ala Gesetz dich lossagen und sie abwerfen, verwerfen und dich lossagen. Du hast mit diesen Gesetzen nichts zu tun. Was bedeutet das? Was habt ihr daraus verstanden? Koran und Sunna stehen zwischen deinen Augen und danach lebst du. Ob wir jetzt einen islamischen Staat haben oder ob wir keinen Staat haben, ich werde Allah tabaraka wa ta'ala und seinen Propheten gehorchen. Bei dir, überall. Wallahi, ein Bruder, der mit mir studiert hat. Er sagt in Afghanistan, wo die Taliban waren. Na? Ein Dieb kommt, geht auf der Straße, guckt, was er also machen kann. Auf einmal sieht er einen Polizisten. Er hat ein Gewehr hier und in der anderen hat einen riesigen Knüppel. Wenn er dir damit eine verpasst, er sah, der Dieb nimmt Wudu und geht, betet mit den anderen. Weil er überlegt sich das gut. Ist es wert? La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn wir einen islamischen Staat hätten, dann wärst du also ein Fremder. Du kommst mit Jeans oder mit irgendeinem Level oder irgendwie machst die Kuffar in Hollywood nach, die du in Filmen gesehen hast. Dann wärst du komisch. Schau dir den an, der passt voll nicht da rein. Oder es wäre voll leicht, es ist einfach für die Frau, dass die verschleiert ist. Zum Beispiel in Mekka. Eine verschleierte Frau, alles in schwarz, wenn sie auf der Straße geht, ist das etwas, boah, Taliban, Osama, so ist es hier in Wien, oder nicht? Richtig. Wenn du das jetzt in Praxis umsetzt. Ja? Wenn du jetzt den Eis brichst, wo es schwer ist, Wallahi, Allah, der Baraka wa ta'ala, Hilfe und Erleichterung wird kommen. Allah, der Baraka wa ta'ala, wird das, will was? Will das, was wirklich Wert zeigt. Dass du zeigst mit deinen Taten, dass dir Allah, der Baraka wa ta'ala, Wort etwas bedeutet. Nicht etwas, sondern es ist an der ersten Stelle. Das, was Rasul sallallahu alaihi wa sallam dir verbietet, oder das, was Rasul sallallahu alaihi wa sallam dir befehlt, dass das an erster Stelle in deinem Leben steht. Alles andere, Arbeit, Arbeitskollegen, Freunde, die Menschen um dich herum, deine eigene Familie, alle kommen danach. An erster Stelle kommt Allah, der Baraka wa ta'ala, und Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und danach Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Dass man, also wir gehen weiter mit den Voraussetzungen, wenn wir sagen, dass man Allahs Gesetz annimmt in seinem Leben, in jeder, also in jeder Form, überall, dass man sich von allen Gesetzen lossagt und dass man seine Probleme nicht mit ihren Gesetzen und nicht mit ihren Gerichten löst, weil es gibt keine Lösung bei dessen Gericht. Niemals. Die Lösung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala Gericht. Jemand wird sagen, was wenn ein Kafir mir Zulm, Unrecht tut, darf ich das zum Tagut gehen? Nein, darfst du nicht. Nein, du darfst das nicht machen. Warum? Die Menschen früher, deren wurde die Säge auf den Kopf gestellt und wurde zersägt und sie wollten nicht Kufr machen. Aber dir wird keine Säge auf den Kopf gestellt und gesagt, geh zum Tagut. Macht das jemand? Nein. Keiner gibt dir Kalasch auf die Stirn und sagt, du musst jetzt zu Tagut gehen und sagen zu Tagut, ich gelobe das österreichische Gesetz und ich nehme diesen Tagut an, damit er den Fall zwischen mir und zwischen Mohammed löst. Keiner macht das. Macht das jemand? Nein, er macht es nicht. Aber der Scheitan erschreckt wie sagt man das? Yani yukhawif. Tachwif. Kef yukal tachwif? Ma tarifin al-Lugha Arabiya? Ja? Tachwif. Kef yukal tachwif? Ängstigen. Ja? Jemanden Angst einjagen. Ja, der Scheitan schüchtert die Menschen ein mit was? Mit Fakr. Mit Armut und mit Erniedrigung. Nein, die Erniedrigung ist in welcher Sache? Wenn du deinem Gehirn den freien Lauf gibst und dich nicht auf Koran und auf Sunna, wenn du nicht darauf achtest. Allah tabaraka ta'ala sagt dir, yuriduna an yatahakamu ila tagut, wa kad umiru an yakfuru bih. Sie wollen das Gesetz vom Tagut. Sie wollen, dass der Tagut zwischen ihnen richtet. Und Allah hat ihnen befohlen, dass sie Kufr in diesem Tagut machen. Und ihr wisst, das Erste, was ein Mensch machen muss, damit er Muslim überhaupt ist, ist dieses Kufr in Tagut. Kufr in den Tagut. Dass du dich von dem Tagut lossagst. In jeder Form. Jeder Mensch, der sagt, La ilaha illallah. Aber in seinem La ilaha illallah hat er nicht drinnen folgende Wörter. Er ist kein Muslim. Jeder, der sagt, La ilaha illallah, oder Eshhadu la ilaha illallah, aber damit meint er nicht, also die Bedeutung wisst ihr alle, es gibt niemanden, der würdig ist, angebetet zu werden, mit irgendwelcher Ibadah, mit irgendeiner Art der Ibadah, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du da drinnen, in diesem La ilaha illallah, was nicht hast, wenn du da drinnen nicht hast, dass alle, die andere Religionen folgen, die Schirk zu Allah subhanahu wa ta'ala in irgendeiner Form machen, die sich anderen Gesetzen unterwerfen, Kuffar sind, dann nützt dir dieses La ilaha illallah überhaupt nicht. Auch wenn er betet, auch wenn er fastet, auch wenn er Dschihad macht. Warum? Weil er hat sich von dem Tagut nicht losgesagt. Er hat sich von dem Tagut nicht losgesagt. Was bedeutet das? Yuriduna an yatahakamu ila taguti wa kad umiru an yakfuru bi. Allah hat ihnen befohlen. Also die wollen, bei dem Tagut sich richten. Was bedeutet Yetahakem? Das ist vom arabischen Tefa'ale. Tefa'ale ist etwas, was zwischen zwei Menschen passiert. Tashajara, also auf dem Wesen, Tefa'ale. Tashajara, die streiten sich. Tahakema, die richten sich also bei einem. Ja? Tekatala, die kämpfen gegeneinander. Zwei Leute. Oder mehrere Leute, aber gegeneinander. Tanaza'a, die streiten sich. Sie haben sich in irgendeiner Sache, sie sind sich nicht einig. Wenn einer sagt, Tahakum ist haram, nur wenn du von ihm verlangst, wenn du als erster gehst und sagst, oh du Tagut, ich habe ein Problem, richte zwischen mir und zwischen denen. Richte mit deinem Gesetz. Nur das ist ein Kufr. Nein, nein, nein. Das ist Kufr sowieso. Und Kufr ist, wenn du es auch annimmst und sagst, du hast als erster begonnen, aber ich nehme an, dass er zwischen uns richtet. Alle beide sind Kuffar. Weil du hast angenommen. Und keiner hat dich gezwungen. Hat dich jemand gezwungen? Aber wenn du zu einem Tagut sagst, Tagut, ich habe ein Problem. Und ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir vielleicht helfen? Dieser Kafir hat mir mein Auto genommen. Kannst du mir helfen, dass dieser Kafir mir mein Auto zurückgibt? Der sagt, kein Problem. Er schickt zwei Bullen, sagt, geh nach Hause, dein Auto wartet zu Hause, vor dem Haus. Das ist etwas anderes. Das heißt nicht Tahakum. Das heißt Istiana bil Kafir. Du nimmst die Hilfe von einem Kafir. Aber wenn er dir sagt, ich kann dir helfen, aber nur unter einer Bedingung, dass du annimmst, dass ich der Richter zwischen dir und zwischen der anderen Partie bin, mit diesem Gesetz. Und wenn du sagst, ja, aus dem Islam raus. Das ist Schirk. Warum? Weil Allah alleine hat das Recht, zwischen den Menschen zu richten. Allah alleine ist Hakem. Wie Sheikh Sulaiman bin Nasir al-Ulwan sagt, einer, der nicht nach Allahs Gesetz richtet, also der Herrscher selber, der König selber, der nicht nach Allahs Gesetz richtet, er ist Kafir in allen drei Arten von Tauhid. Huwa Mushrik fi Tauhid al-Rububiyya, also er ist schlimmer als die Mushrikin in Zeit von Rasulullah s.a.w. Er ist Mushrik in Tauhid al-Uluhiyya und er ist Mushrik in Tauhid al-Asma'i wa Sifat. Tauhid al-Rububiyya, Allah tabaraka wa ta'ala, er ist wer? Al-Hakim. Er ist der richtet. Er ist der die Gesetze vorschreibt. Er ist der sagt, das ist halal, das ist haram. Und sonst niemand. Wenn einer kommt und sagt, wir regieren jetzt mit dem britannischen Gesetz oder dem französischen oder irgendeinem anderen Mist. Aber wir denken, dass die Scharia besser ist. Das ist wie einer, der sagt, der Beste der Propheten war Mohammed, aber ich folge Musa. Oder einer, der sagt, ich weiß, dass das Gebet Pflicht ist, aber ich will nicht beten. Oder einer, der sagt, ich weiß, dass die beste Religion ist Tauhidullah. Die beste Religion ist, dass man alle jedes Art von Ibadah, also Gottesdienst, haben wir übersetzt letztens, dass man zu Allah macht. Das ist die beste Religion. Aber ich mache es nicht. Oder einer, der sagt, ich regiere mit der Demokratie, obwohl ich sehe, dass die Scharia besser ist, aber subhanallah. Kann jemand sagen, dass so eine Regierung, so ein Herrscher, kein Kafir ist? Ja, das kann nur ein Jahmiya sagen. Nur eine irregegangene Sekte, die meisten von den Sahaba, die meisten von Ahli Sunnah wa Jama'a als Kuffar erklärt haben. Die Jahmiya sind Kuffar ohne Zweifel. Aber die Ulema, manche machen Tekfir über die wegen einer Sache und manche machen Tekfir über die wegen einer anderen Sache. Nur das ist der. Aber Kuffar sind sie sowieso die Jahmiya. La hawla wa la quwwata illa billah. Sulaiman bin Nasir al-Wan sagt, jemand, der nicht nach Allahs tabaraka ta'ala Gesetz richtet, er ist was? Er ist Kafir in Tawhid, er ist Mushrik in Tawhid al-Rububiyya. Allah subhanahu wa ta'ala ist der vorschreibt. Er ist der richtet. Und sonst niemand. Wer sich Allah subhanahu wa ta'ala dieses Recht, wer sich zu sich nehmen will, er will es von Allah subhanahu wa ta'ala wegnehmen. Tauhid al-Uluhiyya, diese Gesetze, die Allah vorgeschrieben hat, unsere Pflicht und Ibadah danach zu richten und danach zu handeln, das ist Ibadah. Tauhid al-Uluhiyya oder Tauhid al-Ibadah. Ihr wisst, was das ist. Allah subhanahu wa ta'ala Einzigartigkeit in seiner Ibadah, dass man ihn, also in den Taten seiner Sklaven, seiner Knechte, das ist Tauhid al-Uluhiyya. Da ist er auch ein Muschrik. Weil er macht Ibada zu jemand anderen. Er richtet nach einem anderen Gesetz. Das ist Ibada. Und Tawhid al-Asma'i wa Sifat, wir sagten, Allah subhanahu wa ta'ala ist was? Al-Hakim, Al-Musharri'a. Das sind seine Namen, das sind seine Eigenschaften. Und da hat er auch Schirk gemacht. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber die meisten wissen das nicht. Warum? Weil sie dem Nur nicht folgen wollen. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala hat denen von euch, die glauben und Gutes tun, versprochen. Allah subhanahu wa ta'ala verspricht etwas. Na? Was bedeutet das? Wenn Allah dir etwas verspricht, ist es wie wenn ein Mensch dir etwas verspricht und dann am Ende sagt er, inshallah. Ja? Wenn Allah dir etwas wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas verspricht, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Egal, ob dieses Versprechen positiv ist oder negativ ist. Was ist ein negatives, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch... Negatives Versprechen ist was? Eine Drohung. Eine Drohung. Wenn einer sagt, drohst du mir etwas, sagt, nein, nein, das ist eine Versprechung. La hawla la quwwata illa billah. Wa'd wal wa'id. Also Allah subhanahu wa ta'ala verspricht es denen von euch, die glauben und Gutes tun. La yastakhlifannahum fil ardi kama astakhlafa alladhina min qablihim. Allah, also er wird euch als Führer und als Herrscher auf dieser Erde erklären und machen. Ihr werdet die Herrscher sein. Wer? Wer wird der Herrscher sein? Allah subhanahu wa ta'ala verspricht, ihr werdet die Herrscher sein auf dieser Welt. Die Herrscher. Wenn ihr was tut? Die von euch, von den Menschen, die glauben und Gutes tun, die werden Herrscher. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Und er wird machen, dass der Glauben, also der Glaube von ihnen, an erster Stelle steht. Er wird Sieger sein. Eure Religion, euer Glauben, denn Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist, wird der Sieger sein. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihre Angst in Amn, in Sicherheit umwandeln. Die Angst, die ihr gestern gehabt habt, die Angst, die ihr hattet, dass man euch nicht vertreibt, dass man euch nicht einsperrt, dass man euch nicht tötet. Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Angst in was umwandeln? In Sicherheit. Du hast das Sagen, subhanallah. Wie Yusuf a.s. das Sagen hatte. Er hatte Angst und er war im Knast. Und er war im Brunnen alleine als Kind. Er war nicht groß, er war ein kleines Kind. Er war ein kleines Kind, wisst ihr das? Ganz klein. Gelassen in einem Brunnen in der Nacht. Allahu Akbar. Wie hat er sich gefühlt? Viele Menschen, bei denen bleiben, also bei den heutigen immer, sagen sie, so seine Eltern waren nicht nett zu ihm, als er klein war, das weiß ich. Es bleiben Probleme bis... Sein ganzes Leben lang hat er irgendein Trauma oder sowas erlebt. Ja? Subhanallah, wie hat sich Yusuf gefühlt? Alleine, verlassen, von seinen eigenen Brüdern. Deinen Brüdern, die du vertraust. Die haben ihn in den Brunnen gelassen. Und dann, inna mekenna Yusuf. Ja? Wir haben Yusuf die Macht gegeben. Die Kraft gegeben. Er ist der Herrscher. Subhanallah. Dasselbe wird mit wem passieren? Mit denen, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Welche Art, so wie Allah subhanahu wa ta'ala damit zufrieden ist. Ja, abudunani, wa la yushrikune bi shay'a, wa man kafara ba'da dhalika faulaika humul fasikun. Ihr werdet nur mich anbeten, also diese Gruppe, über die Allah subhanahu wa ta'ala redet. Ihr werdet nur mich anbeten. Und ihr werdet mir keinen Schirk machen. In keiner Form. Egal, ob wir einen Staat haben oder nicht. Weil die Religion bleibt bis zum jüngsten Gericht. Ja? Und wir wissen da, wie Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, zuerst wird der Prophet richten. Hm? Und dann werden die Khulafa und Rashidin richten auf, mit dem Gesetz vom Propheten. Hm? Und dann kommt was? Dann kommt das Gesetz, wo sich die Könige yani yarithun al-hukm. Die vererben das, also die Regierung, die Macht. Ja? Und dann werden es zu diktatorischen Regime werden kommen. Und dann werden die diktatorisch, ja, das ist die man mit diesen Tyrannen. Bitte? Tyrannen werden. Die man also das Gesetz, wenn man es mit Kraft nimmt, also mit Gewalt nimmt, ja, Gewaltstaaten und so weiter und so weiter. Und dann hat Nabi Sallam am Ende des Hadithes gesagt, und dann wird am Ende wieder das Khalifat nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach seinem Programm. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفَاسِكُونَ. Und wer auch danach den Kufr begeht, das sind wahrlich die richtigen Kuffar. Ihr müsst wissen, wenn Al-Fasikun kommt, mit Elif und Lam, dass es meistens Kuffar, dass Kuffar damit gemeint sind. Kufr al-Akbar und nicht Sünde. Al-Fasikun, wenn du sagst, das bedeutet die große Sünde. Aber meistens im Koran, wenn Al-Fasikun genannt wird, dann handelt es sich um was? Um Kufr, große Kufr. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Und wer danach den Kufr begeht, das sind wahrlich die richtigen Fasikun. Die richtigen Fasikun, yani. Sünder. Aber da wird Sünder was? Da werden die Kuffar gemeint. Oder وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Und Salimun und Kafirun, alle diese Sachen werden was? Als Kufr, der große Kufr, erklärt. Und jeder, der Tafsir gelesen hat, wenn Al-Salimun, Al-Fasikun, Al-Kafirun mit Elif, Al-Lam kommen, dann wird was? Der große Kufr damit gemeint. Und wer nicht nach Allahs Gesetz richtet, das sind die richtigen Kuffar. Das sind richtige Kafirun, und richtige Fasikun und richtige Salimun. Und nicht, dass einer kommt und sagt, manchmal ist es Kufr, manchmal ist es nicht Kufr. Wenn jemand Allahs Gesetz verlässt und es umwandelt, ist ein Kafir. Und es gibt keinen Khilaf, keine Meinungsverschiedenheiten bei den Gelehrten. Das, was manche heute so ein Schwachsinn erzählen, das sind Leute, was? Denen diese Meinung nicht passt. Bei was? Bei ihrem Geschäft. Es passt ihnen nicht. Wenn du über die saudische Regierung redest, kannst du keine Hujjaj, also Hajjis, führen. Du kannst keine Hajj-Organisation haben. Weil die werden dich irgendwann einmal auf der Grenze schnappen und sagen, du redest gegen den König, komm alle mal mit. Allahu musta'an. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Die zweite Voraussetzung, ohne die es nicht geht, ohne diese Voraussetzung geht es nicht. Wir reden jetzt, einer, der das Gebet zum Beispiel verlässt. Wir sagen Kafir, nicht Kafir. Aber wir reden auf jeden Fall um seinen Kufr. Ist er Kafir oder ist er nicht Kafir? So gefährlich ist diese Frage. Wenn jemand nicht betet, ist er Kafir oder nicht Kafir? Dass wir darüber diskutieren, erklärt uns, wie gefährlich diese Frage ist. Subhanallah. Ein Mensch, der nicht betet, ist er Kafir oder ist er nicht Kafir? Er ist Kafir, ohne Zweifel. Warum? Wegen den Beweisen, die ihr alle kennt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aber ich sage, so gefährlich ist die Frage, subhanallah, und die Leute spielen damit. Aber wir werden sie jetzt als eine Voraussetzung für Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe nennen. Jetzt, wir werden sie erwähnen. Und zwar, Voraussetzung, dass der Muslim betet, das Gebet, dass er auf das Gebet aufpasst. Ohne Gebet geht gar nichts. Zakat und das Gebet kann man nicht trennen, niemals. Abu Bakr hat die Murtadin, bekämpft wegen was? Wegen Zaka. Und Omar sagte zu ihm, ja, Abu Bakr, ja, Khalifatul Muslimin, wie kannst du sie bekämpfen und die sagen, La ilaha illallah? Er sagt, Wallahi, wenn sie einen Iqal nicht hergeben, den sie zur Zeit vom Propheten gegeben haben, Wallahi, ich werde sie bekämpfen und ich werde sie alle töten. Was ist Iqal? Iqal ist eine Schnur, mit dem man den Knie von einem Kamel bindet, damit er nicht wegläuft. Weil so ist es bei den Kamelen. Du hast einen männlichen Kamel in der Gruppe, also von den, in der Herde. Ja? Wenn der sich in der Nacht, also wenn er sich davon macht, du findest in der Früh keinen einzigen, also Kamel mehr. Und was macht man? Man bindet in den vorderen Fuß, also man beugt ihn so und bindet in den Knie. Weil mit drei Füßen kann er ja nicht gehen. Hm? Und manchmal, subhanallah, er bringt ihn zum Sitzen. Ja? Die sind so klug, diese Tiere, subhanallah. Dass sie immer versuchen, mit bestimmten Bewegungen, damit sie diesen Ikal runterkriegen. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, dieser Ikal ist das, was heute die Araber auf dem Kopf tragen. Hm? Aywa, das ist es. Kamelschnur, wallahi. Ein Beduiner ist durch die Wüste geritten und ein Wind hat ihm immer das Tuch, also Sonnenschutz, immer wieder runtergegeben. Und er hat es am Ende draufgegeben und hat es damit gebunden. Und als er dann in die Stadt gekommen ist, war er ein Knaller. Die neue Mode. Und die ist bis jetzt geblieben. La haula wa la quwwata illa billah. Taib. Was sagt Abu Bakr? Wallahi, wenn sie diese Schnur nicht geben, also die, und sie haben sie zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegeben, wallahi, ich werde sie deswegen bekämpfen. Sie wollen nicht geben. Warum wollten sie nicht geben? Sie sagten, als Rasul gelebt hat, war unsere Pflicht, dass wir Zakat geben. Aber er ist tot und damit ist auch die Pflicht weg. Die hatten also eine Shubha. Sie hatten Jahl. Sie verstanden die Sache nicht, wie es sich gehört. Sie verstanden den Koran und die Sunna nicht richtig. Sagt Abu Bakr, das sind Juhal, wir können nicht. Abu Bakr sagte, Wallahi, Schwert und Koran. Wenn sie sich nicht unterwerfen, ich werde sie töten. Halas. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Danach kommt Al-Amr bima'ruf wa nahi anil munkar. Also die Frage, dass man das Gute immer befiehlt und dass man vom Schlechten abhält, ja? Und dass man es verbietet. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt, also Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns, wer sind diese Menschen, die es verdient haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen hilft. Wer sind diese Menschen, die es verdient haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Macht gibt? Hm? Wer sind es? Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns und sagt, das sind die. Wer sind das? Das sind die, wenn wir ihnen die Macht, wenn wir ihnen die Macht auf der Erde geben, die Kraft und das Gesetz und einen islamischen Staat, falls sie diesen Staat von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, wenn sie von Allah die Macht bekommen, was werden sie machen? Das sind die, die das Gebet verrichten werden. Das sind die, die die Zakat zahlen. Das sind die, die das Gute befehlen. Und das sind die, die das Schlechte verbieten. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns, wie wir zu zum Sieg kommen. Und heute kommt einer, subhanallah, das sind Kinder von Muslimen in der Schule. Wir streiten immer über das Gebet. Einer kommt in der Früh heute und sagt, wir haben über die Gebetszeiten geredet. Wann beginnt Salatul Zuhur, Salatul Asr, Salatul Maghrib, Salatul Isha und letztens Salatul Fajr. Schreibe auf die Tafel. Salatul Fajr beginnt von da und da und da. Und das war ja, und was wenn Regen ist und so. Ich sage, okay, Regen, gute Frage, aber wann betest du? Sagt, ich habe heute nicht gebetet. Ich sage, du hast heute nicht gebetet? Und dann bist du bist trotzdem in die Schule gekommen. Er sagt, ich werde beten, wenn ich nach Hause komme. Ich sage, du willst Fajr, also das Morgengebet, beten, wenn du nach Hause am Nachmittag kommst? Spinnst du? Er sagt, ja, irgendein, was weiß ich, hat ihm das gesagt, das geht. Ich sage, okay, was, wenn du jetzt stirbst? Und Allah gibt dir nicht die Möglichkeit, dass du dieses Gebet nachbetest. Ich wollte gar nicht über die Messala reden, ob er Kafir ist oder nicht. Ich sage zu ihm, was, wenn du jetzt stirbst? Womit wirst du dich entschuldigen bei Allah subhanahu wa ta'ala? Was wirst du sagen? Ich hatte Schule. Ich hatte keine Zeit. Ich sage, ich will dich jetzt sofort, dass du Wudu nimmst und gebeten, bevor Allah dir die Seele genommen hat. Er hat sich ein bisschen erschreckt. Alhamdulillah. Ja, Alhamdulillah. Also die, die auf das Gebet aufpassen, die die Zakat zahlen, die das Gute befehlen und vom Schlechten abhalten, na? Die haben es verdient, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Macht gibt. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was passieren wird. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was passieren wird. Warum denkt ihr, dass die Muslime oder die sich als Muslime heute bezeichnen, dass sie keine Macht haben? Obwohl sie die Wahrheit tragen, Koran. Warum haben sie keine Macht? Weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wenn Allah tabarak wa ta'ala ihnen die Macht gibt, die werden nicht das Gebet verrichten. Sie werden nicht die Zakat zahlen. Sie werden nicht das Gute befehlen und sie werden vom Schlechten nicht abhalten. Allah subhanahu wa ta'ala hat die früheren Völker wegen einer Sache vernichtet und sie war schlimmer als die Sünde selber. Und das ist welche? كَانُوا لَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِينَ فَعَلُوا. Sie haben nicht gegenseitig haben sie nicht das Schlechte verbietet. Verboten. Gegenseitig haben. Keiner hat zu dem anderen gesagt, ach, mach das nicht. Jeder hat weggeguckt. Subhanallah. Das ist schlimmer als die Sünde selber. Dass du jemanden siehst, dass er etwas macht und du drehst den Kopf um. Ganz besonders, wenn es sich um Muslime handelt. Ein Kafir ist ein Kafir. Masiruhu ila Jahannam wa bi'sal Masir. Sein Weg ist Richtung Jahannam, ohne Zweifel. Außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala wegen seiner Gerechtigkeit, der Barak wa ta'ala, Gnade erweist und ihn recht leitet. Aber sein Weg ist Jahannam, daran gibt es keinen Zweifel. Inna alladhina kafaru fi nari Jahannam. Inna alladhina kafaru min ahli kitab wal mushrikina fi nari Jahannam. Ohne Zweifel. Aber bei den Muslimen, wallahi, wir brauchen keine Jama'a. Und es ist besser, dass Allah subhanahu wa ta'ala dass er unsere Jama'a in Stücke zerreißt, als dass wir zusammensitzen und jeder macht, was er will und die anderen schauen zu und lächeln und machen so. Wallahi, es ist besser, dass wir keine Jama'a haben und dass wir keinen Staat haben und dass jeder alleine irgendwo auf dem Berg oder im Wald oder in der Wüste lebt. Jeder für sich betest. Es ist besser, als dass wir eine Jama'a haben, einen Cocktail Mix, alles gibt's. Bida und Dalala und Kufr und Schirk und Kesib und jeder macht, was er will und die anderen sind ruhig. So eine Jama'a, Allah tabarak wa ta'ala wird so eine Jama'a niemals die Hucken geben. Aber wenn wir auf der anderen Seite schauen, eine Gruppe von den Muslimen, über die Rasulullah sagt, die werden bis zum jüngsten Gericht sein. Die werden die Wahrheit tragen und für diese Wahrheit werden sie kämpfen. Bismillah. Und für diese Wahrheit werden sie kämpfen. Sind diese Leute erniedrigt? Gibt es bei diesen Leuten Meinungsverschiedenheiten? Was ist mit diesen Leuten? Sind sie stark? Wallahi. Was sagt der Rasulullah? Der Dschihad heilt die Herzen und gibt die Sorgen weg. Deswegen siehst du bei diesen Menschen keine Sorgen. Bei den Mujahideen gibt es keine Sorgen. Er macht sich keine Sorgen um Kinderbeihilfe oder Arbeitsamt oder Strafe zahlen oder Parkpicker oder was weiß ich was. Er hat keine Sorgen, weil der Dschihad die Sorgen weggibt. Wallahi. Seine Sorge ist was? Seine Sorge ist die Jannah. Darüber denkt er nach. Über die Jannah. Er hat sich von der Dunya sowieso losgesagt. Subhanallah. Weil er hat die Dunya durchschaut. Könnt ihr euch erinnern, was Ali sagte? Ja, Dunya, Gurri, Gairi, Talaktuki, Salasen. Ich habe dich dreimal, habe ich mich von dir scheiden lassen. Du kannst jemand anderen betrügen, nicht mich. Ich habe dich durchschaut. So sind die Mujahideen, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Warum gibt Allah subhanahu wa ta'ala denen, also diese, yani, Tu'manine, Schismu, yani, diese Ruhe und diesen Frieden, den sie haben, obwohl alle Waffen dieser Welt, Wallahi, ich kann mir vorstellen, dass alle schwereren Waffen produziert werden gegen den Islam. Wallahi. Subhanallah, subhanallah. Und die wissen das, Alhamdulillah. Warum? Weil sie den Koran verstanden haben. Aber die sind trotzdem ruhig und die haben trotzdem diesen Frieden. Und machen sich um nichts Sorgen. Subhanallah. Wenn wir eine Jama'a wollen, wenn wir einen Staat wollen, dann müssen wir was? Dann müssen wir das Gebet haben, Zakat zahlen. Und was? Wir müssen einander, einem Bruder sagen, Wallahi, hab Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Hast du keine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala? Wieso machst du das? Mach das nicht. Was sagt der Rasulullah? Hilf einem Bruder, einem Muslim, wenn er Unrecht tut und wenn ihm Unrecht getan wird. Die sagten, ja Rasulullah, wenn ihm Unrecht getan wird, dann verstehen wir das, wir müssen ihm helfen. Aber wenn er Unrecht tut, wie sollen wir ihm da helfen? Haltet ihn davon ab. Haltet ihn davon ab, dass er das nicht macht. Und ihr wisst, das Schlechte kann man wie verbieten? Auf diese drei Arten, wie Rasulullah selber sagte. Entweder mit der Hand selber oder mit den Wörtern oder mit dem Herzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet niemanden über seine Möglichkeiten. Dritte Sache wäre, dass der Mensch in jeder Form mit Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich ist. Dass er mit Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich ist. Weil wenn jemand versucht, Allah subhanahu wa ta'ala zu betrügen, was ist er? Ein Jude. Wallahi, ein Jude. Ein Jude. Die Juden wollten Allah subhanahu wa ta'ala betrügen. Die Munafikin auf dieser Welt wollten Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen betrügen. Allah subhanahu wa ta'ala, die Juden dachten, sie können Allah betrügen. La hawla wa la quwwata illa billah. Obwohl sie die Wahrheit wussten. Der Führer von Banu Qurayza, als er dran gekommen ist, geschlachtet zu werden in Medina, ist neben Huyay ibn Akhtab, ist neben Rasulullah vorbeigegangen, hat ihn angeschaut und hat gesagt, mir tut es überhaupt nicht leicht, dass ich mich dir widersetze. Aber jeder soll wissen, dass das Ende ist von dem, der sich dem Rasul widersetzt. Mir tut es nicht leid, dass ich in Jahannam komme, sagte. Das bedeutet, diese Wörter bedeuten das. Ich weiß, dass du Prophet bist. Und mir tut es nicht leid, dass ich mich dir widersetze. Aber jeder soll wissen, dass das Ende ist von jedem, der sich dem Rasul widersetzt. Er hat es gewusst. Abu Jahl hat es auch gewusst. Abu Jahl hat gewusst, dass Rasul Prophet ist. Eine Nacht ist Abu Jahl gekommen, um zu hören, wie Rasul und die Sahaba in einem Haus von Arqam ibn Abi al-Arqam Koran beten. und hat was gesehen. Er hat noch zwei Muschikin dort gesehen. Er hat gesagt, was macht ihr da? Gesagt, nichts, wir wollten nur hören. Sagt er, wir dürfen nie wieder hierher kommen. Wenn die anderen Quraysh sehen, dass wir in der Nacht hierher kommen, die werden zweifeln an uns und die werden die Religion von Mohammed annehmen. Dann haben sie gesagt, okay, wir machen sich aus, wir kommen nie wieder. Also in der nächsten Nacht sind sie wiedergekommen. Wieder alle drei. Und der Abu Jahl sagte, wir haben uns ausgemacht, dass wir uns hier nicht mehr also blicken lassen unter dem Fenster, dass wir zuhören. Dann sagte einer von denen, Wallahi, diese Wörter sind interessant, sind anders. Diese Wörter sind, irgendwas steckt in diesen Wörtern, Wallahi. Und der Abu Jahl sagte, Wallahi, ich glaube, dass Mohammed ein Prophet ist. Aber sein Stamm und Stamm von Ressourcen. Er sagt, unsere Stämme waren wie zwei Reiter im Wind. Immer gewinnt entweder der eine oder der andere. Wir haben uns also immer, wie sagt man das? Musabaka. Bitte? Dualiert, immer. Die sind mit einer Sache gekommen, wir haben sie sofort. Nein, wir haben sie sofort, dieselbe Sache haben wir sofort genommen. Und immer so. Die sind jetzt mit Propheten gekommen. Von wo sollen wir einen Propheten finden? Und deswegen wollte er nicht Subhanallah annehmen. Wegen was? Wegen Nationalismus. Musaylimah Kizab, was hat sein Stamm? Benu Hanife, was haben sie gesagt? Benu Hanife sagten, Wallahi, wir wissen, dass Musaylimah ein Lügner ist. Aber ein Lügner aus unserem Stamm ist uns lieber als einer, der die Wahrheit sagt aus einem anderen Stamm. Und das ist heute der Nationalismus bei den Türken, bei den Albanern, bei den Bosnien, bei den Österreichern. Okay, bei den Österreichern nicht mehr. Sie haben Angst vor dem Antisemitismus. Aber in Wirklichkeit steckt noch was in ihren Herzen. Bei den Arabern. Wallahi, ihr wisst nicht, wie der arabische Nationalismus ist. Der saudische Nationalismus. Wallahi, zum Kotzen. Aber darüber reden wir nicht jetzt. Darüber werde ich inshallah ta'ala also Memoire schreiben, also die, was ich in Saudi-Arabien erlebt habe von Nationalismus und diesen La hawla wa la quwwata illa billah. Nein, inshallah. Alles, was nicht aufgenommen wird, inshallah, ist kein Problem. Man muss mit Allah subhanahu wa ta'ala immer ehrlich sein. Was sagt Allah tabarak ta'ala über die Munafikin? Yukhadi'un Allah wal-ladhina amanu. Die versuchen Allah zu betrügen. Und die glauben. Du willst zur Macht auf eine Art und Weise kommen, die verboten ist. Subhanallah. Du denkst, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir die Macht geben, damit du dann später auf der Erde machst, was du willst. Subhanallah. Rasulullah hat ein Kind begraben. Also Janaza. Und als er von Janaza zurück nach Hause gekommen ist, also die Muslime zusammen mit Propheten haben das Kind, es ist gestorben, als es klein war, haben sie begraben und als Rasulullah nach Hause gekommen ist. Aisha sagte zum Propheten, Alhamdulillah, er hat es gut. Er geht inshallah Jannah. Und Rasulullah sagte zu ihr, Wallahi Aisha, Allah weiß, was mit dem passieren würde, wenn er im Leben geblieben wäre. Allah weiß, was mit ihm passieren würde. Ja? Allah weiß es. Also wir können nicht sagen, der Kleine kommt in Jannah. Äußerlich ist er ein Muslim. Warum? Weil seine Eltern Muslime sind. Aber was mit ihm, Yomul Qiyamah, passiert, Allahu Alam. Weil Allah wusste, ob dieses Kind für die Jannah ist oder nicht. Allah weiß das. Egal, ob es als Kind gestorben ist. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah ihn im Leben, also, wie sagt man das? Gelassen hätte. Was würde mit ihm? Er wäre wahrscheinlich ein Kreuzzügler oder irgendwas anderes geben. Oder Muschrik oder was weiß ich was. Ihr wisst, als Hidr, Dieses eine kleine Kind tötete. Und Musa zu ihm sagte, er katelte Nefsen, bigayri Nefs. Du hast einen Menschen getötet ohne einen Grund. Ohne, dass er jemand anderen getötet hat. Er katelte Nefsen, zekiyeten bigayri Nefs. Du hast einen unschuldigen Menschen getötet. Hidr hat ein Kind getötet. Warum? Ohne Grund. Er hat ihn getötet. Und Musa sagte, Subhanallah, warum hast du das gemacht? Er hat gesagt, ich wusste, dass du es nicht aushältst, mit mir zu gehen. Inneke lenteste tiyama ya sabra. Du hast nicht die Geduld, mit mir zu gehen. Subhanallah. Allah Tebarakatala wusste, dass dieses Kind ganz schlimm ist und ganz schlimm wird, noch schlimmer wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala wollte seinen Eltern ein besseres geben. Ein besseres Kind. Halas, Allah weiß es. Das sind Sachen, die wir, die Menschen nicht wissen. Aber wir wissen etwas. Wir wissen Koran und Sunna. Wir müssen dieser Sache folgen. Und unserem Gehirn nicht. Was ist stärker, Koran und Sunna oder dein Gehirn? Koran und Sunna. Ist stärker als der Verstand. Wallahi. Manche Sachen verstehst du nicht. Du verstehst sie nicht, aber du musst die machen. Alles. Das Gebet. Kann jemand sagen, warum Allah uns das Gebet verschrieben hat? Keiner kann das sagen. Keiner kann sagen, Allah hat uns deswegen Gebet und deswegen. Es gibt viele Nutzen von Gebet, das wissen wir. Wenn wir sie jetzt nennen würden, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aber warum? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen eine andere Sache. Wir müssen beten. Warum Allah uns Schweinefleisch zum Beispiel verboten hat, das wissen wir nicht. Kann jemand sagen, wegen dem und dem Grund? Kann er nicht. Nur Allah weiß das. Aber wir essen es nicht. Warum? Nein, nicht deswegen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Warum nicht? Fisch stinkt auch. Manche Arten. Es gibt Fleischarten, die sind, Gott, ich habe noch nie Schweinefleisch gerochen. Aber es gibt dann, okay, warum darf man Hyäne essen? Warum darf man Hyäne essen? Ja, man darf essen. Hyäne. Darf man essen? Warum darf man einen Elefant? Nein, Elefant nicht. Elefant wird bil Ijma darf man nicht essen. Ein Leguan. Also diese Wüsteneidechse, diese großen. Wieso darf man die essen? Rasul Sallam wollte es nicht essen. Warum? Weil es nicht gut riecht. Khalid ibn Walid hat es gegessen vor Rasul Sallam. Und Rasul Sallam wollte es nicht essen. Aber er hat Khalid angeschaut, wie Khalid das gegessen hat. Warum wollte er es nicht essen, Sallallahu Alaihi Wasallam? Er sagte, sowas gibt es bei uns nicht. Also solche Tiere gibt es bei uns nicht in Medina. Wir essen sowas nicht. Ja, in Mekka. In Mekka gibt es sowas nicht. In Mekka war das nicht üblich, dass wir sowas essen. Deswegen kann ich es nicht. Aber in Wirklichkeit, der Geruch hat ihm nicht gefallen, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen wollte er es nicht essen. Aber das hat, also hat das mit Schweinefleisch, hat das mit Geruch nichts zu tun. Allah weiß, wieso er uns das verboten hat. Und wir wissen das nicht. Wir haben nicht so einen Verstand, dass wir das Verborgene also wissen. Aber wir wissen eine andere Sache. Allah hat es verboten und du musst das machen, was Allah dir befohlen hat. Wenn du es nicht machst, dann machst du es auf dein eigenes Risiko und du wirst morgen die Konsequenzen tragen. Und nicht nur das, wenn du dich Allah nicht unterwirfst. Also zu dem Punkt, wenn du nicht das machst, was Allah dir befohlen hat und ehrlich zu Allah bist. Ehrlich zu Allah, Ehrlichkeit, dass du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. Was bedeutet das? Allah hat dir diese Sachen befohlen, die du machst. Du machst sie, du verlässt dich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Du denkst nicht an das, was danach passiert. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir befohlen, dass du zum Beispiel betest. Und du wirst immer beten. Ob man dich wegen deiner Gebete als Terrorist erklärt. Ob man dich von der Arbeit rausschmeißt. Ob dich deine Frau verlässt wegen dem Gebet. Weil ihr ist peinlich, mein Mann benimmt sich plötzlich komisch, er betet 5-mal am Tag. Na? Und ihre Familie sagt, das ist ein Terrorist, ein Psychopath, lass den. Es gibt so viele schöne Männer in Wien. In einer dicken Geldbörse. Du denkst an diese ganze Sache nicht. Du denkst nur an eine Sache. Allah hat mich verpflichtet zu beten und ich werde beten. Das, was danach passiert, das interessiert mich nicht. Es soll passieren, was Allah will, dass es passiert. Allah hat dir etwas verboten. Ich werde das nicht machen. Egal, was passiert. Allah hat dir verboten, dass du zum Tagut gehst. Dass du ihn als Richter annimmst. Egal, ob du als Erster das beginnst oder ob jemand anderer beginnt und du nimmst es an. Außer du wirst gezwungen. Illa, was bedeutet Illa? Illa bedeutet, dass alle anderen ausgeschlossen sind. Alle anderen, wie sagt man das? Suar. Was? Ja, nicht Sura. Kif yukal Sura? Nicht Bild. Ich weiß, dass Sura Bild bedeutet. Nein. Möglichkeit. Alle anderen Möglichkeiten sind ausgeschlossen. Illa man ukriha wa kalbuhu mutma'innun bil iman. Außer der gezwungen wird, Kufr zu machen und sein Herz bleibt richtig im Iman. Illa, außer nur er ist entschuldigt. Nur der gezwungen wird. Mach Sajda. Was bedeutet Mach Sajda? Mach Sajda. Und du weißt es, dass ich 100%ig oder 99% abdrücken werde. Und du weißt, dass ich das machen werde, womit ich dir drohe. Dann machst du die Sajda zu jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Da bist du entschuldigt. Weil du gezwungen wurdest, mit einer Sache, die die menschliche Seele nicht aushält. Und das ist was? Töten, abschneiden von den Körperteilen, das Verbrennen mit Feuer. Und auch, wenn er dir droht mit zum Beispiel, dass er Frau vergewaltigt oder sowas. Das, inshallah ta'ala, gehört auch dazu. Du wirst gezwungen, etwas zu machen. Dann bist du entschuldigt. Aber wenn du nicht gezwungen bist, du sagst, Allah hat mir verboten, dass ich zum Tagut gehe, und ich werde auch nicht zum Tagut gehen. Die werden sagen, ja, Anzeige, hin und her, Knast. Allah hat es mir verboten, dass ich das nicht mache. Ich werde es nicht machen. Das, was danach passiert, das ist Allah subhanahu wa ta'ala Wille. Alas. So, das bedeutet Ergebenheit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat dir etwas, Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir befohlen, dass du den Bart wachsen lässt. Das Erste, was dir einfällt, sagst du, Wallahi, auf die Straße, wenn ich so rausgehe, halas, ich werde Probleme bekommen mit Vater, Mutter, Frau, Kinder, ganze Familie. Ich werde rausgeschmissen von der Arbeit. Ich werde als Terrorist erklärt. Ich werde, wenn er jung ist, werden mich die Mädchen in der Schule nicht mehr attraktiv finden. Das sind alles Probleme. Für die Seele. Subhanallah, ein echter Muslim sagt, Prophet hat mir befohlen, dass ich mir Bart wachsen lasse. Alles, was danach passiert, interessiert mich nicht. Ich werde das machen, was Rasul mir befohlen hat. Das, was danach passiert, ist Allah subhanahu wa ta'ala Wille. Rasul hat mir befohlen, dass ich meinen Schnurrbart kürze. Dass das den Kommunisten nicht passt. Oder den Majus nicht passt. Interessiert mich nicht. Warum? Allah hat mir befohlen, dass ich mein Bart wachsen lasse und den Schnurrbart kürze. Allah hat es mir befohlen. Einer wird sagen, Allah hat das nicht befohlen. Wo steht das im Koran? Aber das werden die Leute sagen. Zwei Majus, also Feueranbeter, sind zu Ressourcen gekommen mit riesigen Schnurrbärtern und rasierten Wangen und sagten, und Ressourcen fragte sie, wer hat euch befohlen, dass ihr sowas macht? Sonst ist ein Schwachsinn. Wer hat euch gesagt, dass ihr das macht? Also Schnurrbart lassen so. Und die sagten, unser Herrscher hat das so befohlen. Dann sagte Ressourcen, und mein Herrscher, mein Herr, hat mir befohlen, dass ich den Schnurrbart kürze und dass ich den Bart wachsen lasse. Das ist der direkte Befehl von Allah, Tabarak wa ta'ala. Natürlich. Nein, wir sind die Muslime sind eine Jama'a, die einander, wie sagt man das, unterstützen. Wie Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte, und er hat so mit den Fingern gemacht. Die Muslime sind so. wie ein Haus. Also nicht ein Haus, sondern die einzigen Ziegelsteine. So sind die Muslime zueinander. Wenn dir etwas fehlt, wenn du einen wie sagt man das, einen Fehler hast, wenn etwas bei dir fehlt, ich bin da, um es zu ersetzen. Wenn bei ihm ein Fehler ist, ein anderer ist da, es zu ersetzen. Vorausgesetzt, die Blutgruppe stimmt. Nein, das hat, Allah, die Blutgruppe in diesem Fall ist nur Tawhid. Nur Tawhid. Also die Muslime tun einander unterstützen. Einander immer verdekir, fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Also erinnert sie, weil die Erinnerung ist von großer Bedeutung und von großem Nutzen für den Mu'min. Es gibt Hadith, wir haben sie 100 Mal gehört. Aber jedes Mal, wenn du es hörst, ist es irgendwie anders, subhanallah. Wenn du Koran hörst, jedes Mal, wenn du eine Ayah, bestimmte Ayah hörst, jedes Mal klingt sie anders. Findest du eine neue Hikmah da drinnen, subhanallah. Omar radiallahu anhu. Zweifelt jemand, dass Omar, Amirul Mu'minin, dass der Koran nicht konnte oder nicht? Denkt das jemand? Keiner denkt das, subhanallah. Aber Omar sagte, Wallahi, wer sagt, dass Mohammed tot ist, er hat es mit mir zu tun. Dann ist Abu Bakr gekommen und hat die Ayah gelesen. Was hat er gesagt, radiallahu anhu? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولٌ. Muhammad ist ein Prophet und vor ihm gab es Propheten. أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ إِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Wenn er stirbt oder getötet wird, werdet ihr also den alten Weg wieder zurückkehren, also in die alten Fußstapfen des Kufr und des Schir gehen, werdet ihr das machen, wenn er getötet wird? Und dann sagte Omar, Wallahi, als ich diese Ayah gehört habe von Abu Bakr, so als ob ich sie das erste Mal in meinem Leben gehört hätte. Weil der Mensch, manche sagen, das Wort Insan, der Mensch kommt von dem Nesyan, Nesie, der Vergessliche. Insan, der Mensch bedeutet der Vergessliche. Denn man muss ihn immer wieder erinnern und der Mensch ist vergesslich. Lerne Koran auswendig. Wiederhole ihn nicht. Jeden Tag. Du wirst es vergessen. Lerne Hadith auswendig. Du wirst es vergessen. Subhanallah. Und Wallahi, einer der Shuyukh, Sheikh Hamid, bei dem haben wir Mazhab Hanafi gelernt. Also Fiqh al-Hanafi. Er war ursprünglich ein Usbeke. Er lebt in Medina, Usbekistan. Er sagte zu uns, wenn ihr nach der Schule nicht den Weg des Ilms geht, also Durus und in Moschee und so weiter, dass ihr Durus macht und dass ihr weiter lernt, werdet ihr alles vergessen, was ihr gelernt habt. Wallahi. Und er sagt, ich wusste das. Und das haben mir die Schüler früher gesagt. Und ich wollte nie eine Arbeit annehmen. Nie. Irgendeine Wazifa, dass ich irgendwo arbeite. Nie. Ich habe mir mit meinem Vater eigene Masjid gebaut. Und da lebe ich noch immer. لا حول ولا قوة إلا بالله إم مسجد ميت مسجد طيب wir werden بإذن الله تعالى hier aufhören. Wir haben schon ziemlich, der Ders hat wirklich lange gedauert, über eine Stunde schon. Wir haben nur zwei Punkte erwähnt, obwohl es ca. 15 gibt. Inshallah ta'ala. Barakallahu. Wir werden inshallah den dritten Punkt das nächste Mal noch einmal inshallah ta'ala wiederholen. Barakallahu fikum. As-salallah tabarak ta'ala an yakfira li wa lakum wa li sa'ir al-mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Bitte Allah tabarak ta'ala, den Herrscher des Himmels und der Erde, dass er uns einen Nutzen gibt von dem, was wir hier gehört haben, bi'iznillahi ta'ala. Und dass das inshallah ta'ala ein Beweis für uns wird, inshallah ta'ala, und nicht ein Beweis gegen uns. Dass wir morgen sagen, oder im Kabur, wie es der Kafir oder der Munafi sagt, ich habe gehört, dass die Menschen irgendwas gesagt haben, ich habe es dann mit denen auch gesagt. Subhanallah. Dass wir inshallah ta'ala ganz feste Argumente haben, inshallah, auf dieser Welt und inshallah ta'ala auf der nächsten Welt. Barakallahu fikum.